The Attacks, Can You Do It? Musik, die klingt wie aus einer Zeit, wo man Verabredungen noch persönlich machte, zum Telefonieren sogar in eine Zelle ging. Allein das klingt ja heute schon, als ob es strafbar sei. Oder man schrieb damals einen Brief, konnte sogar noch vielleicht vorbeigehen, persönlich. Und das Schönste, willst du mein Freund sein? Das war eine intime Frage, eine äußerst intime Frage. Eine Frage, die Gänsehaut bescherte, Glücksgefühle. Wenn heute jemand mit uns befreundet sein will, dann kommt das meistens per Mail und nicht fragend, eher als Aufforderung, als Drohung vom sozialen Netzwerk Facebook. Jakob Steinschaden, wie viele Freunde haben Sie denn? Ich habe geschätzte 260 Freunde, unter Anführungszeichen. Wirkliche Freunde? Es sind natürlich wirkliche Freunde dabei, aber die meisten sind Kontakte und nicht unbedingt Freunde. Willkommen zum Corso-Gespräch. Jakob Steinschaden, Journalist und Autor im Verlag Überreuter, erscheint von Ihnen jetzt Phänomen Facebook, wie eine Webseite unser Leben auf den Kopf stellt. Wenn ich Ihnen vor 10, 15 Jahren die Frage gestellt hätte, wie viele Freunde haben Sie eigentlich, das wäre eine Beleidigung gewesen, oder? Stimmt, richtig, ja. Was ist da passiert? Ich würde mal sagen, durch die immer flächendeckendere Nutzung von Internet war es nur eine Frage der Zeit, bis so ein großes Online-Netzwerk wie Facebook entsteht. Die Computergeschichte wimmelt nur so von Anzeichen, dass über Hightech und Computer sich die Menschen vernetzen wollen. Und aus meiner Sicht ist Facebook so quasi der letzte große Ausdruck dieser Entwicklung. Eine Entwicklung, die ja weltweit 500 Millionen Menschen oder sogar mehr schon erfasst hat. Eine Firma, die in 6 Jahren seit der Gründung zum internationalen Multi geworden ist und wo man sich fragt, wie die es schafft, einen so traditionsbesetzten Begriff, noch emotional besetzten Begriff wie Freund, so umzudeuten. Ja, stimmt. Das ist erstaunlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gar nicht so erstaunlich. Also der Gründer Mark Zuckerberg selbst sagt, wenn es er nicht gemacht hätte, hätte es ein anderer gemacht. Und ja, er hat mehr oder weniger intuitiv das Glück gehabt, dort anzusetzen, also bei einer sehr internetaffinen und sehr kommunikativen Gruppe, also den Studenten in den USA. Und von dort hat es immer weitere Kreise gezogen, die mittlerweile ja die Plus-50-Generation auch schon erfasst hat. Sie schreiben von einem Grundrauschen der Kommunikation, was da stattfindet, ein Grundrauschen, wo jeder mit jedem kommunizieren will und kann, der gleichzeitig aber auch auf alles hinweisen kann und muss, was er tut in seinem Leben. Muss man das denn eigentlich alles wissen? Will man das wissen? Ich würde mal sagen, also diese vielen Banalitäten, die in Summe dieses Grundrauschen ergeben, haben einen sozialen Sinn. Die machen diesen sozialen Kit, diesen Smalltalk, den was man aus dem Alltag kennt, der setzt sich eben virtuell fort und ist bei Facebook natürlich auch viel einfacher zu machen und zeitversetzt möglich. Das heißt, ich kann mich einloggen, meine Meldung abgeben, dass ich gerade einen Kaffee trinke oder im Park sitze, und eine Stunde später können meine Freunde, unter Anführungszeichen, also meine Kontakte, das nachlesen. Und daraus ergibt sich halt ein irrsinniges Grundrauschen, in dem vieles Unnötiges oder Banales gesagt wird. Sie haben gesagt, Sie haben 260 Freunde, habe ich die Zahl richtig in Erinnerung? 260, genau, richtig, ja. 260 Kontakte. Also nehmen wir mal an, alle weisen darauf hin, ich mache gerade das, ich mache gerade das. Das gibt doch eine Enzyklopädie der Belanglosigkeiten, die, ja, was macht die mit uns? Hält sie uns auf oder treibt sie uns vor sich her? Also ich würde eher davon ausgehen, dass sie uns aufhält. Mittlerweile verbringt der durchschnittliche Facebook-Nutzer, je nach Erhebungsmethode, 40 bis 55 Minuten pro Tag auf der Webseite. Das ist natürlich viel Zeit, die man für andere Sachen nicht mehr verwendet. Ich fühle, wenn ich Post bekomme von jemand, der meint, er müsse mit mir befreundet sein, den ich überhaupt nicht kenne, und das via Facebook, wenn ich solche Mails bekomme, fühle ich mich getrieben. Und ich war sehr überrascht, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass es von Seiten Facebooks immer wieder heißt, wir sind ein von Technologie getriebenes Unternehmen. Was meint dieses, wir sind getrieben von Technologie? Vor ein paar Jahren war noch MySpace in aller Munde, und Facebook versucht sich da zu differenzieren. Also MySpace hat er immer versucht, über Musik, Videos und so weiter Nutzer anzuziehen, und war dadurch eher von Medieninhalten geprägt. Bei Facebook ist offensichtlich die Prämisse, quasi Technologie bereitzustellen, die die Menschen nutzen. Also quasi, es geht nicht darum, Fotos anzubieten, sondern den Foto-Upload. Und das haben sie bis dato ziemlich gut gemacht, dass eben so viele Menschen so viele Informationen da hochladen. Also das ist gemeint mit diesem Technologiegetrieben. Interessant dabei ist ja auch, dass sowas wie eine Entäußerung stattfindet. Ich lasse die gesamte Welt oder zumindest denen, denen ich es erlaube, und da sind viele darunter, die ich gar nicht persönlich kenne, denen gestatte ich einen Einblick in mein Privatleben. Wie weit ich gehe, das entscheide ich selbst, aber da findet ja eine Entäußerung statt. Eine Entäußerung und eine Preisgabe, die wir anderen früher nie gestattet hätten. Ja, stimmt. Das ist aus meiner Sicht auch quasi der große Wandel, den Facebook jetzt flächendeckend auslöst. Es wird ja oft geredet davon, ob das jetzt unseren Begriff der Freundschaft verändert, ob wir dadurch politischer werden, ob wir dadurch aktiver werden, ob wir dadurch kommunikativer werden. Ich sehe, im Kern all dieser Fragen steckt eben die Frage der Öffentlichkeit, die jetzt eben so viele Menschen neu gestellt bekommen. Denn vor vielen Jahren, wo noch nicht so viele Leute im Internet waren, hat sich diese Frage noch nicht gestellt. Aber jetzt sind große Bevölkerungsteile online und zusätzlich bei Facebook. Und da beginnt sich die Privatsphäre, wie sie sich so mit der Aufklärung, dem Humanismus entwickelt hat, aufzulösen. Ist das das Ende der Aufklärung? So weit würde ich nicht gehen, denn es gibt ja immer Möglichkeiten, solche Entwicklungen zu hinterfragen oder auch in die richtigen Bahnen zu leiten. Es gibt ja zum Beispiel Ideen quasi von technischer Seite, dem einzulenken, indem man den Daten, die was man veröffentlichen, indem man diesen Daten ein Ablaufdatum verpasst, um quasi die Jugendsünden, die man bei Facebook möglicherweise preisgibt, dass ich die dann, wenn ich ins Arbeitsleben eintrete, von selbst löschen und dadurch dann keine Probleme bekomme. Das ist eine Möglichkeit. Mein Vorschlag ist eher in die Richtung, dass man auf der pädagogischen Seite ansetzt und beginnt in den Schulen, möglicherweise im Informatik- oder im Ethikunterricht, beginnt zu lehren, dass also was Öffentlichkeit im Internet bedeutet, was das für Folgen haben kann, auf was man aufpassen muss. Denn quasi die technische Seite, die lernen die Kinder und Jugendlichen ja schnell, wie man ein Programm installiert, ist heute kein Thema mehr. Aber quasi eben mit dieser vielleicht schon philosophischen Frage sich auseinanderzusetzen, was Öffentlichkeit im Internet bedeutet, da ist die Schule, glaube ich, gefordert. Es wird immer wieder von Milliardenverdiensten, die Facebook macht, über die Jahre geredet. Wie das? Denn alles ist ja kostenlos. Es ist kostenlos, weil Facebook ist nur vordergründig ein Freundschaftsnetzwerk. In Wirklichkeit ist es eine riesige Marketingmaschine, also diese ganzen Daten, die da hineinfließen, von meinen Interessen, Hobbys, Vorlieben bis hin zu politischen Einstellungen, die wären, wie es heißt, anonymisiert, dazu verwendet, um personalisierte Werbung zu schalten. Jetzt sind wir alle mündig, uns zu entscheiden, wer soll unser Freund sein, aber selbstverschuldet verursachen wir damit aber eine Überwachungsmöglichkeit. Sind wir nochmal bei der Aufklärung. Genau, also die Menschen fürchten sich davor, dass der Staat sehr viele Daten über sie sammelt. Auf der anderen Seite gibt man sehr freiwillig eben diese Daten einem Unternehmen, was in den USA sitzt, ohne groß darüber nachzudenken. Also da sehe ich schon eine Diskrepanz. Das rührt aber wahrscheinlich daher, dass man vor dem Staat jetzt plump gesagt mehr Angst hat als vor einer bunten Webseite, die ein 26-jähriger, sehr freundlich aussehender junger Mensch aus den USA gegründet hat. Trotzdem sollte man aufpassen, was man von sich preisgibt. Herzlichen Dank, Jakob Steinstaden, für dieses Korso-Gespräch. Sein Buch Phänomen Facebook, wie eine Webseite unser Leben auf den Kopf stellt, erscheint im Verlag Überreuter, 200 Seiten zum Preis von 19,95 €. Danke Ihnen für das Korso-Gespräch. Herzlichen Dank.